du's noch, es ist schon lange her, doch mir ist so, als wenn es heute wär. Einen Sommer lang war ich liebeskrank, hast du schon vergessen, was mein Herz dir sank? Ach, es liebten dich zwei in der Rosenzeit. Denkst du noch daran, Adel, Adelheid, und die Liebe, die brachte viel Seligkeit. Denkst du noch daran, Adelheid? Aber wenn sie dich auf tausend Schwüre schworen, eines Tages ging die Liebe doch verloren. Und die Liebe, die brachte viel